Wie ist das denn jetzt passiert? Du meinst, wie wir hier vor dieser einsamen Insel mitten im Karibischen Meer auf Grund gelaufen sind? Thorsten, mein Papageichen. Ganz genau das, ja? Ich weiß auch nicht. Ich muss bei der Planung des Kurses wohl eine Warnung auf der Seekarte übersehen haben. Auf der Karte, auf der diese Gegend dick und breit rot markiert war? Die Gegend, die das Zwölfeck des Gesicherten auf Grundlaufens heißt? Wo in deiner eigenen Handschrift daneben steht? Da auf keinen Fall hineinsegeln, da laufen wir auf jeden Fall auf Grund. Das steht tatsächlich da. Hab sogar unterstrichen. Tja, so ein Ärger aber auch. Jetzt verpassen wir die große Zusammenkunft der Bruderschaft der Küste auf Tortuga. Mit all den endlosen Debatten über Heuersätze und Piratenanteile, dem ständigen Händeschütteln und dem Netzwerk mit anderen Piraten, den ewigen Vorträgen und Angebereien der Kapitäne, vor allem diesem elenden Long John Silver. Warte mal. Du hast die Lightning mit Absicht auf die Sandbank gesetzt? Das kannst du nicht beweisen. Dabei sind gut 3 Dutzend Mann über Bord gegangen. Naja, Hobel und Späne, wie man so sagt. Wir haben immer noch genug Leute, um die Lightning wieder flott zu machen und nach Tortuga zu segeln. Pünktlich zu den Feierlichkeiten, nachdem die Konferenz vorbei ist. Klar, aber gerade so genug. Da kannst du die Pulverwaffen nicht wie sonst in der Pulverkammer einsperren. Die müssen schon mit anpacken. Stell dir mal vor, der einäugige Morgan im Kränennest, Mr. Hurley am Steuer, Buckteeth Bannock als Bordarzt, Picnic Peggy als Schatzmeisterin. Ich habe meinen Plan vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht. In Ordnung, machen wir einen kleinen Landgang. Mit etwas Glück finden wir auf dieser Insel ein paar Leute, die wir als Mannschaft an Bord holen können. Wie einsam kann so eine Insel schon sein? Weißt du, für einen Seemann bist du ganz schön viel zu Fuß unterwegs.